Vergebliche Illusion. Denn in dem Maße, wie die Zeit und die Jahre vergangen sind, wird der Kampf schwieriger. Wer könnte wohl heute Dinge schreiben wie jene, ohne verfolgt und eingekerkert zu werden? Nach 40 Jahren sind die Schatten dichter, die Rache und Verschwörungen unheimlicher. Eine ganze Welt ist durch die Propaganda manipuliert worden, eingeschüchtert durch einen wissenschaftlich dosierten, doktrinierten, durch die Lüge beschwichtigten Terror, den Betrug, die Verstellung, die Falschheit, das Verbrechen. Die Operation der 6 Millionen, planetarischer Ausmaße dieser unheimliche jüdische Plan, hat es gänzlich unmöglich gemacht, ruhig über jene Jahre und den großen Krieg zu sprechen, ohne dass mächtige Gemüts- und Leidenschaftserregungen bewegt würden. Die hypnotische, teuflische Wiederholung hat erreicht, dass niemand in der Welt an diesem nicht stattgefundenen Völkermord zweifelt, sodass es unmöglich ist, sich über den Narzissmus und Hitler, über das ruhmreiche Deutschland jener Zeiten zu äußern, zu der unleugbaren Gerechtigkeit eines sozialen, arischen Systems, weder kapitalistisch noch marxistisch, nicht jüdischen, ohne Angst Stellung zu nehmen. Es ist unmöglich, weil das Leugnen und Opponieren sofort die bearbeiteten Register in der psychischen Maschine der Menschen in Bewegung setzt, um des Völkermordes des auserwählten Volkes, das Volk Gottes, zu gedenken, der so falsch ist wie diese göttliche Auserwähltheit, die man einem gerechten Gott zuschreibt, des Gottes einer verlogenen und kriminellen Gegenrasse, die alle Propaganda und Nachrichtenmittel der Welt von den Verlagen, der Presse, Fernsehen und Film, von den Nachrichtensatelliten bis hin zur Atombombe, das letzte Abschreckungsmittel der Welt, die nicht frei und unabhängig sein kann, weil sie es nie gewesen ist, beherrscht. Heute leben wir auf einem Planeten der Roboter, die gelenkt und gehandhabt werden von den Juden in Richtung eines tragischen und unheilvollen Endes, dem Abgrund und dem Chaos entgegen. Über den Völkermord der 6 Millionen veröffentlichte Einar Arberg in Norneken, Schweden 1959 folgendes. 1938 gab es in der Welt 15.688.259 Juden laut World Almanach von 1947. Diese Zahl wurde diesem Almanach durch das American Jewish Committee, der Jüdisch-Amerikanischen Kommission und durch das Jewish Statistical Bureau of Synagogues of America, das Statistische Büro der Synagogen Amerikas, vermittelt. 1948 gab es auf der Welt zwischen 15.600.000 und 18.700.000 Juden, laut einem in der New York Times vom 22. Februar 1948 erschienenen Artikel, geschrieben von Mr. Hanson W. Baldwin, angesehener Sachverständiger von erwiesener Unparteilichkeit in allen Fragen der Bevölkerungsangelegenheiten, einer Persönlichkeit, die auch bei größter Fantasie nicht als antisemitisch bezeichnet werden kann. Sein Vorgesetzter, Arthur Sulzberger, Inhaber der New York Times und selbst Jude, wird als bedingungsloser Freund Großbritanniens bezeichnet. Angenommen, die höchste Schätzung Mr. Baldwins stimmt, das heißt 18.700.000 Juden, so würde das ergeben, dass in 10 Jahren zwischen 1938 und 1948, der Zeitraum, der die Kriegsjahre von 1939 bis 1945 einschließt, während der Hitler 6 Millionen Juden angeblich töten ließ, die jüdische Bevölkerung in der Welt um mehr als 3 Millionen zugenommen hätte. Wenn wir zum Zwecke der Beweisführung annehmen, dass Hitler wirklich 6 Millionen Juden töten ließ, so ständen wir einer wirklichen Bevölkerungszunahme von 9 Millionen gegenüber. Das heißt, eines Zuwachses von 3 Millionen zusätzlich weiterer 6 Millionen Geburten, um die 6 Millionen Juden zu ergänzen, die angenommenermaßen unter dem Hitler-Regime vergast worden seien. Zieht man in Betracht, dass gegenwärtig auf der Welt nur 18 Millionen Juden gibt, muss angenommen werden, dass dies eine Zunahme von 9 Millionen Juden während der 10 Jahre von 1938 bis 1948 ist. Das bedeutet eine Zunahme in nur 10 Jahren von 50%. Eine Unmöglichkeit, selbst für eine sexuell so hemmungslose Rasse wie die jüdische. Auch wenn jeder dazu fähige Jude sich ausschließlich Tag für Tag, 24 Stunden lang, in den Jahren von 1939 bis 1949 der Fortpflanzung mit jeder geschlechtsreifen Frau seiner Rasse gewidmet hätte und in den 10 Jahren 9 Millionen Judenkinder geboren worden wären, so stände dies doch in absolutem Widerspruch zu den Gesetzen der eugenetischen Wissenschaft. Es ist also nicht befremdend, wenn Alan Lesser, Jude, sich genötigt sah, in einem Artikel »Antiverleumderische Hysterie«, erschienen in der Frühjahrsausgabe 1946 der Zeitschrift Menorah Journal, zugegeben, wie in den Kriegsjahren seitens der jüdischen Presseagentur verbreitet wurde, beträgt die Zahl der umgekommenen Juden in ganz Europa einige Millionen mehr, als selbst die Nazis je gewusst haben, dass sie existierten.